Ein kleiner Spatz zur Erde fällt und Gottens geht das nicht. Wenn Gott die Vögelein so liebt, ich weiß, er liebt auch mich. Er liebt auch mich, er liebt auch mich, ich weiß, er liebt auch mich. Weil er die kleinen Dinge liebt, weiß ich, er liebt auch mich. Gott schmückt die Lilien auf dem Feld, ihr Duft ist süß und schwer. Wenn er die Blümelein so liebt, liebt er mich noch viel mehr. Er liebt auch mich, er liebt auch mich, ich weiß, er liebt auch mich. Weil er die kleinen Dinge liebt, weiß ich, er liebt auch mich. Gott machte Blum und Vögelein, ja alles groß und klein. Und er vergisst uns Kinder nicht, ich weiß, es kann nicht sein. Er liebt auch mich, er liebt auch mich, ich weiß, er liebt auch mich. Weil er die kleinen Dinge liebt, weiß ich, er liebt auch mich.